Okay, turn to James chapter 2. Gehen wir zu Jakobus Kapitel 2. And we'll continue just briefly with last week. Wir werden kurz fortfahren mit letzter Woche. On partiality. Partiality. Über das Parteiischsein. Do you understand what partiality is? Parteiischsein. There is no partiality with God. Gott ist nicht parteiisch. Not in the remotest sense. Nicht im entferntesten Sinne. Because partiality is sin. Weil parteiisch sein ist Sünde. And this is the definition. Und das ist die Definition. I pervert justice. Ich verdrehe das Recht. By favoring this person. Indem ich eine Person bevorzuge. At the expense of that person. Auf Kosten der anderen Person. And for many times. Many times it is for personal gain. Und oft deshalb aus persönlichem Nutzen. God does not do that. Gott macht das nicht. Okay, and we will begin. And though it appears at times that God might be partial. Und obwohl es manchmal aussieht, als ob Gott parteiisch wäre. And it appears at times that we may be partial. Und es auch aussieht, wie wenn wir parteiisch wären manchmal. To certain people. Zu manchen Leuten. For example. If a rich person walks in, zum Beispiel ein Reicher kommt hinein. And we say, oh Vera, get up please. Put him in where Vera's sitting. Und wir sagen, Vera, steh auf. Und er soll sich dorthin This sitzen. Is the owner of Baumax. Wow. Das ist der Eigentümer von Baumax. Wow. Put him in the second row. In die zweite Reihe. And the comfortable seat. And, und bequem ist es auch make noch Make sure he's the first at the buffet. Und schaut, dass er der Erste ist beim Buffet. Wow. Imagine this, a building. Stell dir das vor, ein Gebäude vielleicht. It can even be noble things. Es kann dann sogar noble Motive sein. But if I cannot tell that person what I'm thinking, then I'm probably being partial. Denn wenn ich nicht einer Person, jeder Person ins Gesicht sagen kann, was ich mir gerade denke, bin ich bereits But schon here comes a rich woman. Voreingenommen. Und hier kommt eine reiche And everyone Frau. Knows, oh, that, you know who that is? Und jeder sagt, weißt du, wer das wow. ist? And she walks in, but she's pregnant 9 months. Sie geht rein, sie ist aber hochschwanger. And we say, please put her where Vera is sitting. Und wir sagen, setz sie dorthin, yeah. wo die Vera sitzt. Yeah, please put her there. Setz sie dorthin. Is that being partial? Ist das parteiisch? Or is it something that we have agreed on? Nein, oder ist es etwas, wo wir uns einigen? In our value system. Nach unseren Werten. We serve the greatest need. Wir helfen oder nützen der größten Not. Right? That would not be partiality. Das wäre nicht parteiisch. Number one, because there's not, we're not doing it for personal gain. Weil wir machen es nicht aus persönlichen Gewinn. And the person that we are doing it at the expense of Vera. Und die Person, wenn wir das machen auf Kosten der Vera, is happy to do it. Die macht's gern. And there's no hidden motives. Es gibt keine Motive, keine versteckten. This is called servitude. Das bedeutet das Dienen, die Einstellung des Dienens. When you do this, it's misunderstood to be partiality. Es wird oft dann missverstanden oder ausgelegt als parteiisch sein. Okay, let's go to verse 9. Gehen wir zum Vers 9. But first verse 8. If however you are fulfilling the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Vers 9. 9. But if you show partiality, wenn ihr aber die Person anseht, you are committing sin. So begeht ihr Sünde. Do you have an Elberfelder? Ja. Good. Okay. You are committing sin so and Sünde. Are convicted by the law as transgressors. Und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. There's no partiality with God. Gott okay. bevorzugt niemanden. Verse 10. 10. For whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. For he who said, do not commit adultery, also said, denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, do not commit murder. Sprach auch, du sollst nicht töten. If you do not commit adultery, but commit murder, you have become a transgressor of the law. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Now, watch these two verses. Habt auf die nächsten zwei Verse acht. So speak and so act. So redet und so handelt. As those who are going to be judged by the law of liberty. Wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Wow. We're going to stand before the Lord one day. Wir werden vor dem Herrn stehen eines Tages. We are going to be examined. Wir werden geprüft werden. Römer 14:12. We will have to give an account to him. Wir müssen Rechenschaft ablegen dann. Wow. Vor ihm. And we will be judged by the law of liberty. Wir werden durch das Gesetz der Freiheit gerichtet. What is the law of liberty? Und was ist dieses Gesetz der Freiheit? I would suggest this tonight. Ich schlage das vor heute Abend. Only because it's a wide subject. Weil es ist ein sehr großes Thema. And this is one aspect of it. Und ein Aspekt ist dieser. The law of liberty. Das Gesetz der Freiheit. We have incredible liberty from God. Wir haben unglaubliche Freiheit von Gott. As people created in the image of God, als Leute in seinem Abbild geschaffen. Genesis 1:26. 1. Mose 1:26. We are given the gift of a free will. Uns ist die Gabe des freien Willens gegeben. You cannot be empowered as an individual. Du kannst nicht befähigt werden als Individuum. Unless you have an atmosphere of freedom. Außer es ist die Atmosphäre der Freiheit da. That's like in companies or factories or management. Das ist auch in Firmen, in Fabriken so. Where management controls. Wenn das Management zu sehr kontrolliert. People's capacities are shut down. Werden die Fähigkeiten der Leute werden abgeschnitten. Like someone once said, management doesn't. You don't control people with management. Jemand sagt, mit Management darf man nicht Leute kontrollieren. You control things. Sondern Dinge. Data on your computer. Also das sind Daten auf dem Computer. Calendars. Kalender. Checklists. Abhacklisten. How much gas is in your car? This is all management. Bills. Der Tank im Auto, der Sprit, der Treibstoff, der verbraucht wird. But you lead people. Aber du führst Leute. And you create an atmosphere of trust. Und du kreierst eine Atmosphäre des Vertrauens. Where the leader says this, wo der Führer das sagt. This is where I'm going, da gehe ich hin. Even if no one follows. Selbst wenn niemand mitgeht. That's a leader. Das ist ein Führer. He doesn't get his identity because people are following. Seine Identität leitet er nicht davon ab, dass ihm jemand folgt. He gets his identity from what he knows is true. Seine Identität kriegt er daher, indem er weiß, was wahr ist. And the call of God. Und der Ruf Gottes. And if no one follows, he still pursues. Und wenn niemand folgt, dann macht er weiter. Now watch this. This is interesting. Interessant. The law of liberty. Das Gesetz der Freiheit. God wants us to be used at our full capacity. Gott möchte, dass wir in unserer maximalen Kapazität God is not funktionieren. A manager in heaven. Gott ist nicht so ein himmlischer Manager. Controlling everything that we do. Der alles kontrolliert, was wir machen. That will just shut us down. Das würde uns ja eigentlich fertig machen. That's the law. Das ist das Gesetz. That's bondage. Das ist Knechtschaft. God wants to empower us. Gott will uns ermächtigen. He wants us to walk as individuals before him. Möchte, dass wir als Individuen vor ihm gehen, wandeln. In the law of liberty. Im Gesetz der Freiheit. Now watch this for a moment again. Noch einmal, the law of liberty. Das Gesetz der Freiheit. I have freedom. Ich habe Freiheit, to make decisions. Entscheidungen zu treffen. And I have the freedom to speak and act in such a way to another person. Und ich habe die Freiheit zu sprechen und zu handeln zu jemand anderen in so oder so einem Weg, auf so eine God Art. Says, you have the freedom to choose. Gott sagt, du kannst dich entscheiden, du kannst es machen, wie du es willst. You speak and act spreche und rede. As you think is right. So wie du meinst, dass es richtig ist. But remember one thing. Doch erinnere dich an eines. And never forget this. Und vergiss das nie. In Matthäus 7:1. With what judgment you judge. Mit dem Urteil, mit dem du richtest. You will be judged. Genau mit dem wirst du gerichtet werden. And that's fair. Das ist fair. You see, God is fair. Gott ist fair. And he's just. Und gerecht. And suddenly my freedom that I have. Nun ist meine Freiheit. This wonderful liberty. Diese wunderbare Freiheit, die ich habe. Suddenly, with this little clause at the end. Mit dieser Bedingung am Ende. This warning. Warnung. Suddenly, I'm sobered. Werde ich ernüchtert. In the way I speak and I act toward other people. Darin, wie ich eben spreche und handle gegenüber anderen. Or just in general. Oder allgemein. Now, verse 13. Vers 13. And this illustrates it. Und das illustriert es. For judgment will be merciless to the one who has shown no mercy. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. But mercy rejoices over judgment. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. So you want to be a merciless person? Möchtest du unbarmherzig sein? You want to be a partial person? Eine parteiische Person, who is doing things to people for your own gain, die Leute übervorteilt. And you think God doesn't see it. Und du meinst, Gott sieht es nicht. And you're in your little mind thinking. Und du in deinem kleinen Verstand lachst dir eines. People are so gullible. Die Leute sind so naiv. And they're so easy to manipulate. Und können so leicht manipuliert werden. And you have this little game behind your eyeballs. Dieses kleine Spielchen hinter deinen Augen. And no one sees what's really happening in your mind. Und niemand weiß, was wirklich dahinter ist, was da vorgeht. But you are partial. Aber du bevorzugst and Leute. And you play the game. Und du spielst ein Spiel. And you cover it up. Und du deckst es zu. But God sees it. Aber Gott sieht es. And with what measure you measure, und mit dem Maß, mit dem du misst, will be measured. So wird die ausgemessen werden. So what do I do with my liberty? Was mache ich jetzt mit meiner Freiheit? Wow. If I know I will stand before him and be judged, wenn ich weiß, dass ich vor ihm stehe und gerichtet werde, by the law of liberty, durch das Gesetz der Freiheit, which could be defined as this, das so definiert werden kann, you use your liberty, du benutzt deine Freiheit, and you set the standard. Und du definierst den Standard. And I'll judge you by your standard. Und nach diesem Standard wirst du gerichtet. Who wants to do that? Wer will das tun? I don't want to set the standard and be judged by my standard. Ich möchte nicht einen Standard aufstellen, nachdem ich dann verurteilt werde. Wow, I mean suddenly you have chills down your back. Auf einmal rennt dir kalt über den Rücken. Wow, I mean if you see one fault, wenn du einen Fehler siehst, God will see one fault. Dann wird Gott einen Fehler sehen auf einmal. Do you want to do that? Willst du das tun? No. Nein. But look, to the merciless there will be shown no mercy. Doch den Unbarmherzigen wird keine Barmherzigkeit gezeigt werden. And God is not partial. Gott ist nicht parteiisch. Wow. This is very sobering. Das ist sehr ernüchternd. First of all, to the unsaved. Zuerst zu den Ungeretteten. Right? Richtig. With what judgment they judge, they will be judged. Mit dem Gericht, mit dem wir sie gerichtet haben, werden sie gerichtet. What is the basis of an unsaved person's mindset? Was ist jetzt die Basis der Denkweise einer ungeretteten Person? I'm good. Ich bin gut. I'm better than them. Besser wie der. I mean, someone's going to get me in. Irgendwer wird mich da schon reinkriegen. My cousin's a priest. Mein Cousin ist ein Priester. And my brother's a pastor. Mein Bruder ein Pastor. They'll get me in somehow. Die werden mich irgendwie reinkriegen. I'm not that bad. So schlecht bin ich gar nicht. Okay, that's your measuring stick? Gut, wenn du so das misst. Your righteousness is your measuring stick? Deine Gerechtigkeit ist deine Messlatte? Okay. Then you will be measured by that. Gut, dann wirst du danach gemessen werden. Wow. This is the standard of the lost. Das ist der Standard der Verlorenen. And it's interesting that even some unsaved people, ja, selbst manche ungeretteten Leute, will confess the Lord, werden den Herrn bekennen. But it's part of their standard. Aber das ist nur ihr Standard. Have you ever seen people do that? Habt ihr schon Leute beobachtet? Okay. Gut. I agree with you. I will receive Jesus as Savior. Ja, ich stimme mit überein. Ich nehme Jesus als Retter. I will do the right thing. Ich werde das Richtige tun. I will accept God. Ich werde Gott annehmen. I will follow him. Ich werde ihm folgen. This is just all your standard. Das ist dein Standard. This is not liberation. Das ist keine Befreiung. This is all the flesh. Das ist alles Fleisch. This is all about you. Das ist alles nur über dich. But when we come to the Lord, aber wenn wir zum Herrn kommen, and we recognize I am falling short, und du erkennst, dass ich ja eigentlich viel schlechter dastehe. I am lost. Ich bin verloren. By any kind of standard I can erect. Nach jedem beliebigen Standard bin ich der Verlierer. And then we see the cross. Dann sehen wir das Kreuz. And God says, look unto the cross. Und Gott sagt, schau dorthin auf das Kreuz. My son has taken away your sin. Mein Sohn hat deine Sünde hinweggenommen. You are forgiven by faith. Im Glauben wurde dir vergeben. Put your faith in my son. Setz deinen Glauben in meinen Sohn. As a substitute. Als ein Ersatz. And I will not see your sin. Und ich werde deine Sünde nicht sehen. Like it says in Exodus 12:13. So wie es heißt in 2. Mose 12, 13. When I see the blood, wenn ich das Blut sehe, I will pass over. Werde ich vorbeigehen. Wow, that's how I want to be measured. So möchte ich gemessen werden. I want to be measured through the blood of Christ. Ich möchte durch das Blut Christi gemessen werden. So how do I treat people now? Also wie behandle ich jetzt Leute? How does God see me? Wie sieht mich Gott? But through the body and blood of Christ. Also durch den Blut und durch das Fleisch Christi. We're having the Lord's Supper tonight. Wir haben das Abendmahl This heute is Abend. God's standard. Das ist Gottes Standard. This is how he views us. So sieht er uns. This is how he wants us to speak and walk. So möchte er, dass wir auch sprechen und handeln. I was broken for you. Ich wurde gebrochen oder zerbrochen für dich. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Ohne Blutvergießen gibt's keine Vergebung. Receive this. Nimm es an. For yourself. Für dich. And then it becomes a mindset. Dann wird es eben ein Bezugsrahmen. And suddenly I begin to walk in this. Und ich gehe darin und lebe darin. Wow, I like this. Even as a Christian. Ja, ich als Christ. Ich we're still going to stand before the Lord. Wir werden immer noch vor dem Herrn stehen. And he's going to examine us. Und er wird uns prüfen. According to how we walked in light of that. Wie sehr wir im Licht dieser Tatsache uns dann verhalten haben im Leben. Let's just illustrate it and then we'll close. Mach mal eine Illustration und dann schließen wir ab. Someone offends me. Jemand beleidigt mich. And they really offend me. I mean, ernstlich? They are really off. Wirklich, der hat das wirklich absichtlich gemacht. You know what? I hate that person. Ich hasse diese Person, weißt du was? I think they're an idiot. Ich glaube, das ist ein Idiot. Yeah, that's what they are. Ja, stimmt. And God says, okay. Und Gott sagt, gut. You have freedom. Du hast die Freiheit. There's the law of liberty. Das Gesetz der Freiheit ist ja da. Just remember one thing. Erinnere dich nur an eines. When you're an idiot, wenn du ein Idiot bist, I will say the same to you. Dann sage ich dir das gleich. I will judge you with the measure that you're measuring. Mit diesem Maß wird dir zurückgemessen werden. Oh. You mean that person there? Diese Person? You mean my friend here? Meinen Freund? Nein. Who has never committed? Der hat noch nie was sich zu Schulden kommen lassen. I had pizza last night with pepperoni on. I don't know what I was thinking. Ja, ich habe mich überessen letzten Abend. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Oh, you mean, that was nothing, Lord. Nein, das war, vergiss es, das war nichts. Suddenly, if I realize with what measure I measure, I will be measured. Sobald mir bewusst wird, dass ich im gleichen Maß mir zurückgezahlt wird, the measuring stick changes. Dann wird die Messlatte anders. Wow, maybe I should be merciful. Vielleicht sollte ich barmherzig sein. Why don't we start with the end in mind? Beginnen wir mit dem Ende im Visier. How do I want to be measured? Wie möchte ich, dass mir zugeteilt wird? Mercifully, barmherzig, kindly, freundlich, lovingly, lieblich, long suffering, langmütig, oh, yes. Patience, Lord. Geduldig. That's how I want to be measured. So möchte ich, dass man mich behandelt. Fine. Schön. Then walk in that. Dann lebe danach. By faith, I will. Im Glauben. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. I will empower you. Ich werde dich dazu befähigen. Right? It's amazing. So erstaunlich. Because as believers we have received forgiveness. Als Glaubende haben wir Vergebung empfangen. And we are saved. Und wir sind gerettet. If we have from the heart received Jesus. Wenn wir aus dem Herzen, mit dem Herzen Jesus right? empfangen haben. Romans 10:10. Römer 10:10. From the heart. Vom Herzen. And with the mouth you confess unto righteousness. Mit dem Mund sprechen wir es aus zur Gerechtigkeit. And God gives us the gift of the Holy Spirit. Und Gott gibt uns die Gabe des Heiligen Geistes. 5:5. Römer 5:5. But it's interesting as believers we can become blinded. Aber als Glaubende können wir sehr leicht geblendet and werden. God doesn't wait to heaven. Und Gott wartet nicht bis zum Himmel. To inflict chastisement. Um uns dann zu züchtigen. It can start now and it does start now. Es fängt jetzt an und es tut es auch. That's why the man in Matthew chapter 18. Deswegen ist dieser Mann in Matthäus 18. Who couldn't pay back the landlord. Der diesem Herrn nicht seinem Meister nicht zurückzahlen king, konnte, suddenly, dem König, he had this amazing debt, hatte eine wahnsinnige Schuld. And he was forgiven. Und die wurde ihm nachgelassen. Das Ganze. And his family was going to be sold into slavery. Seine Familie hätte ja in die Sklaverei verkauft werden sollen. And then the king says, "You're forgiven. Forget about it." Doch der König sagt, nein, der ist nachgelassen worden. Just forget about it. Vergiss es. It's gone. Es ist vorbei. Then he finds his friend and says, "Hey, you owe me $100." Geht er zu seinem Freund und sagt, hey, du schuldest mir 100 Euro. When he was just forgiven millions. Obwohl ihm gerade Millionen nachgelaufen wurden. Und er packt ihm am Hemd und sagt ihm, du zahlst es zurück. And someone told the king. Und jemand berichtete das dem König. And the king called the man before him. Und der König ruft, zitierte diesen Mann dann wieder zu sich. You know what? Und sagte, I forgave you all this amazing debt. Ich habe dir all diese Schuld, diese große Schuld nachgelassen. Millions. Millionen. And you, und du, beat your fellow slave, du schlägst deinen Bruder da and throw him in a prison und lässt ihn ins Gefängnis over this small thing. Wegen diesem kleinen Betrag. So now I will do something to you. Jetzt werde ich auch dir was tun. He throws him into prison. Jetzt schmeißt der ihn ins Gefängnis. Until he can pay back everything. Bis er alles zurückzahlen kann. You ever wonder why some Christians have problems? Habt ihr euch je überlegt, warum manche Christen Probleme Because they haben? Grieve the Holy Spirit. Weil sie den Heiligen Geist trüben. Because the measuring stick they measure with has no consistency to the theology that they confess. Weil die Messlatte, mit der sie messen, ist nicht übereinstimmbar mit der Theologie, die sie mit den Zungenbekenntnissen sagen. I am forgiven. Yes, he is forgiven. Ja, he saved er hat mir me. Vergeben, er hat mich gerettet. Ja. But you don't know my husband. Aber du kennst meinen Mann. You don't know him. Du weißt nicht, wie er wirklich no, I ist. Will never forgive him. Dem vergebe ich nie. Ever. I don't care if Jesus comes back himself. Wenn Jesus zurückkommt, dem vergebe ich nicht. People are like that. Leute sind so. Never, never, never. Niemals, niemals. Oh, never. Niemals. Wow. Wow. Do you realize what you're saying? Weißt du, was du damit you sagst? Have liberty. You can do that. Du hast die Freiheit, das zu tun. But God has liberty. Aber Gott hat auch and Freiheit. He's not partial. Und er ist nicht parteiisch. He will give you exactly back. Er gibt dir dann genau zurück. Let's auf Heller und Pfennig. He will measure you with your measuring stick. Er misst dir dann nach deinen Millimetern. And it teaches us an incredible lesson. Und das lehrt uns eine große Lektion. When someone tells me, do you know what that person's doing? Wenn mir jemand sagt, weißt du, was diese Person aufführt? Do you know what that person's doing? Weißt du, was der aufführt? Well, I think, well, now I do. Ich glaube, ja, jetzt kann man es vorstellen. And my first reaction is, meine erste Reaktion ist, why? Warum? Why, Lord, why? Warum, Herr, warum? Why? And then God says, be careful. Und dann Gott sagt, sei vorsichtig. Be real careful. Sei sehr vorsichtig. There's the law of liberty. Das ist das Gesetz der Freiheit. How you measure him, so wie du ihn I will measure you. Bemessen wirst, so werde ich dich bemessen. So watch your strategy. Also bitte hab Acht, welche Strategie du anwendest. Yes, Lord. Ja, Herr. Maybe I'll start with prayer. Vielleicht fangen wir mit dem Gebet an. Yeah. Maybe I will start with intercession. Mit Fürbitte. You begin to measure as you want to be measured. Du misst so, wie du möchtest, dass dir gemessen wird. And you know what? When we do this, und wenn wir das tun, we're different people. Sind wir andere Leute. And all the glory goes to him. Und all die Herrlichkeit geht zu ihm. Because it all begins with his forgiveness. Weil es fängt an mit seiner Vergebung.